Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Crop FM. Der Titel der heutigen Sendung ist Mars, Titan und darüber hinaus. Und mein Studiogast ist Helmut Lammer. Mars, Titan und darüber hinaus. Dr. Helmut Lammer ist bei mir heute zu Gast. Ja, hallo. Hallo. Freue mich, dass du wieder da bist. Kurz zur Vorstellung. Crop FM-Hörer kennen dich inzwischen eh schon. Du bist Atmosphärenphysiker und arbeitest am Weltrauminstitut für Graz. In Graz. Sehr erstaunlich, da ich, also die haben da ein völlig neues Gebäude und ich bin mir da letztens vorgekommen wie so, ich weiß nicht, so in einer Parallelstadt, weil wir fahren da mit dem Taxi Richtung St. Peter. Der Taxi hat selber nicht gewusst, bleibt dann irgendwo stehen, wir gehen die restlichen Meter und plötzlich stehen wir da vor einer kleinen Satellitenstadt, die dort errichtet wurde, Riesenfabrik sein und ein Weltraumforschungszentrum. Großartig. Ja, ist großartig. Ja, absolut. Ist einmal in Graz, ne? Ja. Und nicht in Wien. Genau, genau. Und du arbeitest dort und ihr habt dort schon an Mars Express mitgearbeitet. Da haben wir auch schon eine Sendung gemacht. Da möchte ich heute auch kurz mal updaten, aber es gibt sehr viel, was wir heute besprechen müssen. Übrigens, hallo auch im Chat. Bernhard ist da, Eraser. Die anderen sind noch mehr da, die haben sich noch nicht gemeldet. Hallo. Hallo. Und der Eraser freut sich übrigens schon sehr, dass du da bist. Ja, danke. Und ja, heute geht es also um die Landung der Saturn-Sonde Huygens, die also vom Raumschiff Cassini aus gestartet wurde und dann am, wann war das schon? 14. Jänner, genau, in die dunstige Atmosphäre tauchte, unglaublich weit entfernt von der Erde. Ja. Und ich habe da kurz zur Atmosphäre eingefangen. Vielleicht spielen wir die jetzt. Ja. Es ist also, es war also der große Moment. Huygens ist gelandet und alle freuen sich, sage ich mal, obwohl die Stimmung interessant ausgelassen war. A day of intense suspense and recompense, a picture-perfect success, and we're now able to lift part of the veil on the tantalizingly mysterious moon. Data received only minutes ago that walked into this room hardly seconds ago, processed by the team of the Descent Imager and Spectral Radiometer, DISR. First images we can now reveal, and I think it's fitting that we ask the principal investigator, Martin Tomasco, to give the signal for yet another. A surprise. Martin. Can you show the first picture, crop 440 on the screen, please? And we'll see Titan unveiled as we haven't seen it before. Ja, also das war live aus dem Weltraumforschungszentrum Graz, die ersten Bilder. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute dort waren, waren also größtenteils, schätze ich, einfach Amateur oder Amateur-Astronomen, einfach irgendwelche so Interessierte. Die haben sich irgendwie da mehr erwartet, oder? Also so hört sich das für mich angehört. Ja, die haben auch Glück gehabt, dass sie überhaupt Einbildung dieser Zeit gesehen haben, weil man muss sich das vorstellen, eben, wie du auch erwähnt hast, das ist wahnsinnig weit weg. Ist gar nicht so sicher gewesen, ob man überhaupt irgendwelche Daten an dem Tag, wo das niedergeht, auch sieht und Bilder schon gar nicht. Ja. Es war ja dann ein Open End, mehr oder weniger, aber natürlich die meisten Leute sind dann auch nach Hause gegangen, war ja auch schon 10 oder halb 10 oder so in der Richtung. Wir sind dann natürlich noch länger dort geblieben, haben natürlich noch gefeiert, weil ja die Sonde, muss man dazu sagen, so erfolgreich gearbeitet hat, ne? Und Daten noch und nöcher geliefert hat, wo man jetzt wahrscheinlich Jahre dran noch auswerten wird. Und dann war da, was man da gesehen hat, das ist das erste Bild und wie auch wie man gehört hat, natürlich noch roh bearbeitet und so weiter und so fort. Ne? Da wäre auch meine erste Frage. Und, der Herr sagt am Ende, dass es also Artefakte gibt auf diesen Bildern, dass da Dinge sind, die nicht wirklich existieren. Das sind natürlich so Sachen, wo man dann gleich mal ein bisschen Zensur, wenn man jetzt ganz böse ist, denkt. Jetzt, was genau für Artefakte hat er angesprochen? Wodurch entstehen die und wie wird das nachbearbeitet? Artefakte in dieser Art, denke ich, ist eben, das sind Pixelgrößen und sonst solche Sachen. Also das ist, ich bin jetzt auch kein Fachmann, der kameratechnisch oder das genau sagen kann, aber die Sache ist ja das, ist ja nebenbei wahnsinnig kompliziert. Ich meine, das ist ja nicht jetzt so, dass man dort einfach ein Foto macht. Diese Daten werden ja eben ums halbe Sonnensystem geschickt. Ja, kann man so sagen, kann oder fast sagen, durchs Ganze. Ne? Was ich sagen wollte, ist eben das, um Mitternacht dann herum hat man wieder einen Live-Einstieg gehabt und dann hat man eben noch weitere Bilder gezeigt, auch die reingekommen sind. Und das war dann eben, da waren wirklich also welche dabei, ich meine mittlerweile die Leute, die jetzt werden ja schon auf den Webseiten so geschaut haben dann. Ich habe auch an der Reihen dann, ja. Aber es ist im Endeffekt wirklich, wenn man das sieht, ist, man glaubt, die Sonde ist irgendwo niedergegangen, das an einem Strand, das aussieht, wie wenn ich jetzt über Nizza oder irgendwo daher fliege mit dem Fallschirm und irgendwo an dem Strand dort lande. Man hat mittlerweile auch einen tollen Film auf der ESA-Webseite, wo man so den Eintritt von der Sonde, die ganzen, also Bilder wie ein Film zusammengeschnitten hat und das kann man dort abspielen, so in der Richtung, so wie ist die Sonde beim Eintritt zuerst nur diese Dunst eben ganz oben in der Atmosphäre und dann eben hat man immer mehr gesehen und die Sonde hat ja auch sich gedreht. Man hat also eine Rundumsicht. Und die war ja an einem Fallschirm angemacht gewesen und hat sich eben quasi gedreht beim Runterkommen und hat deshalb eine komplette Rundumsichtaufnahmen machen können. Und da sind ja schon viele Bilder in dieser Richtung dort. Der Herr hat irgendwas von 350 Aufnahmen gesagt, genau, die sie gleich im ersten Abend da quasi reinkriegt haben, was recht erstaunlich ist. Wie viel gibt es jetzt insgesamt und wurden die schon alle veröffentlicht? Also ich meine, es sind, wenn man jetzt raufschaut auf diese Webseiten, sind auch schon sehr viele an dem Fall drauf. Ich meine, man sieht von 350, muss ich sehen, die Sonde hat im Endeffekt diesen Bereich, den sie halt sehen kann, beim Abstieg gefilmt und halt mehrmals hintereinander, also sind viele gleiche Bilder im Endeffekt. Also mehr oder weniger den kompletten die Umgebung und alles, das ist alles im Internet mittlerweile längst schon abzurufen. Das war relativ schnell auch dabei. Und ich meine, es ist auch so, wie soll ich sagen, viele Leute sind sich das vielleicht gar nicht so bewusst, was so ein Event im Endeffekt eigentlich ist, weil wir doch schon Science Fiction und so angesprochen haben. Wenn man rückdenkt, zum Beispiel, wenn wir jetzt Jahre zurückgehen würden, da gab es noch kein Fernsehen in der Art oder keine Science-Fiction-Filme, wo man irgendwelche fremde Welten jede Woche oder im Fernsehen x-mal in irgendeinem Programm sieht. Also Jugendliche oder Kinder, die heute aufwachsen, für die ist das so ganz, ist halt wie im Fernsehen irgend so ein Planet, wo irgendwo. Aber im Prinzip muss man sich das schon so vorstellen, dass das jetzt seit Menschheitsgedenken niemand, also die Leute, die dabei waren eigentlich, und diese erste Bild gesehen haben, das reingekommen ist, auch wenn es noch ganz grob und unbearbeitet, aber das ist sowas wie, wenn jetzt zum Beispiel Kolumbus die Küste von Amerika sieht. Kein Mensch auf der Erde hat diese Landschaft vorher in der Art noch so gesehen. Da muss jetzt wieder, also der Vergleich hinkt, weil Kolumbus war nicht der Erste. Ja, Person. Dann halt die Wikinger oder... Wer auch immer. Aber okay. Bestimmte Küstengebiete, aber ich meine... Klar. Ich meine, du hast vorher angesprochen, es sieht aus wie in Nizza. Das stimmt, also, da gibt es Aufnahmen, die schauen ganz. Es ist auch so, dass dort, es schaut auch aus wie am Mars. Und wie gesagt, ich möchte da kurz am Mars erinnern. Aber nur ist es, es schaut so aus wie Nizza, nur ist es halt kein nettes, flauschiges Salzwasser, es ist, sondern es ist Methan, oder? Ja. Also ich kann ein bisschen mehr darüber erzählen. Punkt 1 war, also das was man weiß, interessanterweise die Sonde, wo sie gelandet ist, also auf dem, das hat auch mit einem Massenspektrometer, ich meine, die haben die Atmosphäre gemessen, da werden die Daten jetzt noch immer fort bearbeitet und zur Interpretation. Aber was man gleich gemerkt hat, war, nachdem die Sonde nie gelandet ist, und die ist ja doch, ich meine, die prallt auf diese Oberfläche, doch auch mit dem Fallschirm ist das doch ein ziemliches Gewicht, ist der Methangehalt neben der Sonde gleich mal ziemlich angestiegen. Und das weist darauf hin, dass die Sonde, und wir sind also Kollegen von mir, sind auch involviert bei so einem Oberflächeninstrument. Das ist so ein Penetrometrie-Instrument, das einmal sich in den Boden reingebohrt hat, wie das niedergegangen ist. Und daraus kann man über dann jetzt gemachte Laborexperimente und was die Leute vorher schon gemacht haben, feststellen, welches Material das ist. Und das ist so eine Art, muss man sich vorstellen, eine Art Eis, auch Wassereis im Prinzip, in dem Gaseinschlüsse drinnen sind, zum Beispiel eben Methan, aber auch wahrscheinlich Ammoniak. Aber Methan definitiv ziemlich viel. Und dieses Methan ist eben in dem Eis drinnen und die Sonde im Prinzip ist auf das drauf und hat das eingetäpscht, kann man sagen, und hat so diese Gasaufschlüsse oder auch geschmolzen zum Teil vielleicht was, ist das Gas dann einfach ganz schnell entwichen und der Massenspektrometer hat das natürlich dann sehr gleich, wirklich gleich registriert, dass da ein Anstieg war. Und das ist auch ein Hinweis darauf, weil die Atmosphäre des Titan ist ja so interessant in dem Fall, weil sie eigentlich eine präbiotische Atmosphäre ist. Man hat Stickstoff, der aber eigentlich von Ammoniak... Präbiotisch. Ja, das präbiotisch. Das ist, man bezeichnet so eine Atmosphäre, also aus Methan, Stickstoff und eine unglaubliche Menge an komplexen organischen Molekülen, also so quasi die Urbausteine des Lebens, also die Vorstufen des Lebens, die man ja auch vor der Huygens-Landung schon beobachtet hat. Also zuerst von Voyager, diese Sonde, die vorbeigeflogen ist, von der NASA und dann von einem Space Observatory in der Zwischenzeit. Und jetzt natürlich die Daten, die jetzt also ausgearbeitet werden. Das ist so quasi der Status der Erdatmosphäre, wie man sich vorstellt, ungefähr vor 4 Milliarden Jahren. Also eine Größe, vielleicht die Erdatmosphäre könnte und sollte wahrscheinlich auch mehr Kohlendioxid gehabt haben. Aber Methan und solche Ammoniak und solche Verbindungen, die dann in Verbindung wiederum auf der Erde auch mittels Blitze zum Beispiel oder solchen Energiequellen solche komplexe organische Moleküle erzeugen. Und beim Titan, das ist eines der Rätsel, gibt es auch komplexe organische Moleküle, wo man eben rätselt im Prinzip, wie die überhaupt entstehen können. Weil man braucht ja für diese chemischen Reaktionen eine Energiequelle. Das ist meine nächste Frage, genau. Ja. Also woher kommt genau, das Methan? Genau. Und das Methan ist primordial, das ist wirklich vorhanden in dem Eis. Man müsste sich so vorstellen, wenn das Sonnensystem, also wie das entstanden ist, dann hat man den planetaren Nebel. Man hat den Stern, der zündet quasi seine Nuklearreaktion, dann hast du den Stern, Sonne, und dann hast du den planetaren Nebel. Und in diesem planetaren Nebel sind zum Beispiel in den äußeren Bereichen, also so wie 10 astronomische Einheiten, da hat man weniger Kohlendioxid und solche schwere Eisen und solche Elemente, aber noch viel mehr volatile, also Gas, also so Methan, Ammoniak und so weiter ist dort vorhanden. Und dann formen sich diese Körper, dann hat man den Titan, muss man sich vorstellen, der wird irgendeinen Gesteinskern haben, aber dann auch Eisschichten herum, Eishüllen, wahrscheinlich sogar auch, sage ich mal, flüssigen unterirdischen Art Ozean. Mhm. Das kann also eine Art Wassereis sein, vermischt mit so Ammoniak und solchen Verbindungen. Da gibt es ja Hinweise jetzt von den Aufnahmen, die man hat, dass es sogenannten Kryovulkanismus gibt. Das sind, muss man sich vorstellen, eine Art Eisvulkane, also wo von einem unterirdischen flüssigen Art Ozean die Flüssigkeit nach oben steigt und dann halt rausspeit wie Lava eigentlich. Und dann unter Umständen solche Flussrinnen auch formen kann und so weiter. Genau, es gibt ja auch Flussbette, Das ist faszinierend. Ja. Nur halt mit und es schaut anders aus, als wie auf diesen Jupitermonden zum Beispiel. Das hat mich eigentlich auch sehr fasziniert, weil nämlich diese Oberfläche ist wirklich jung, kann man sagen. Das heißt, sie verändert sich, wie auf der Erde. Wenn man Mars hernimmt, ist das, was man auch jetzt sieht, diese Flussbette oder Flüsse, ausgetrocknete, das ist alt, kann man sagen. Beim Titan, man hat keine Meteoritenkrater, also keine Krater, sieht man nicht jetzt unbedingt. Es ist alles relativ neu. Und das hängt natürlich auch mit seiner dichteren Atmosphäre zusammen. Er hat ein Klimasystem in einer Art und Weise. Er hat Regen, Methanregen in dem Fall. Er hat eine unglaublich dichte Atmosphäre. Sie ist ja, also ein bisschen dichter wie die Erdatmosphäre. Ja, ja. Unglaublich würde ich eher die Venus beschreiben. Die hat die 100-fach dichtere Atmosphäre, aber ist natürlich faszinierend, weil es ein Mond ist, ein kleiner Körper, der richtig, so eine Atmosphäre hat. Ne? Wie kann so ein kleiner Körper diese dichte Atmosphäre erzeugen und halten? Ja. Das ist deshalb, weil es auch so kalt ist. Also wir haben ja die Temperaturen sind ja enorm. Minus 180 Grad Celsius. Wenn der Titan, sage ich mal jetzt. Da ist ein Telefonanruf. Nehmen wir halt kurz herein, warum nicht? Moment, so. Hallo? Hallo? Hallo, wer spricht? Ja, also wir sind auf Sendung. Also wenn Sie eine Frage stellen wollen, dann machen Sie dies und ansonsten rufen Sie nicht auf dieser Nummer an. Hallo? Pardon. Aha, okay, wiederhören. Gut, das war nicht zur Sache. Deshalb hebe ich ungern das Telefon ab, weil meistens ruft er irgendwann. Um nicht die Zeit zu vertrödeln. Also wenn der Titan zum Beispiel sich in der Gegend vom Jupiter befinden würde oder ein Mond vom Jupiter gewesen wäre, dann würde er wahrscheinlich so aussehen wie die Jupitermonde heute. Der Grund ist der, dass er dann eben fünfmal näher an der Sonne wäre. Und dann vor allem die in der Frühzeit, in der Frühphase der Sonne auch die Energie, die in diese Atmosphäre hineingeht, natürlich viel stärker ist aufgrund der näheren Entfernung und dann die Atmosphäre verdampft wäre. In dem Fall beim Saturn, der ist 10-mal so weit entfernt wie die Erde von der Sonne und doppelt wie der Jupiter, kann man sagen, hat es ausgereicht, dass ein Körper mit dieser Größe, der ist ja im Prinzip, wenn man die Atmosphäre dazu zieht, ist der Titan nicht viel kleiner als wie der Mars sogar. Also mit der Atmosphäre, die sehr ausgedehnt ist, hat er ungefähr die Größe des Mars, konnte er diese Halt nehmen. Aber er hat sehr viel auch, also es gibt Hinweise von den Messungen in der Atmosphäre, eben über Isotopen. Zum Beispiel, man hat da Gas, das gibt es in zum Beispiel Stickstoff, gibt es einmal Stickstoff 14, Stickstoff 15 Isotope und das Stickstoff 15 Isotop ist zum Beispiel schwerer, ist klar, um die Masse eines Neutrons und die ist angereichert im Vergleich zur Erde zum Beispiel, wo man nicht davon ausgehen kann, dass Stickstoff in der Menge in den Weltraum entflohen ist oder so. Mhm. Und der Titan ist doch kleiner und hat eine im Vergleich zu anderen Planeten mit Atmosphären da eine sehr starke Anreicherung von solchen Isotopen. Mhm. Und das ist ein Hinweis, dass er eben viel Gas verloren hat, also mehr vom leichteren. Man muss sich das vorstellen, das leichtere Gas kommt eher in größere Höhen der Atmosphäre und dort wirken dann verschiedenste Prozesse, die diese Atmosphäre auch in den Weltraum immer kontinuierlich verdampfen. Ja. Das sind viele Hinweise in dieser Richtung. Jetzt Titan, es gibt also da schon relativ komplexe Moleküle in der Atmosphäre. Wie glaubst du, dass es auf Titan primitives Leben gibt? Ja, also glauben. Gibt es diese Möglichkeit, sagen wir so? Ich meine, wir wissen nicht im Prinzip, wie Leben auf der Erde entstanden ist, sage ich jetzt mal. Wenn man so glaubt, wenn man davon ausgeht, dass es Leben so ähnlich entstehen sollte, wie es auf der Erde entstanden ist. Ich meine, wir wissen, wir glauben, wir gehen davon aus, Wasser ist ein wichtiger Bestandteil. Die Temperaturen sollten anders sein, ja, bei der Entstehung. Wenn wirklich das Leben bei solchen Black Smokers zum Beispiel entstanden ist, das sind diese sogenannten heißen Quellen, heißen Raucher, kann man es übersetzen, also vulkanische, unterirdische Vulkane im Meer, in diesen Gebieten, dann kann man natürlich sagen, schwer eigentlich am Titan. Aber wer weiß, ich meine... Leben ist ja sehr erfinderisch. Wir wissen es ja nicht, wie gesagt. Vielleicht findet Leben, wenn Leben irgendwie entstehen kann, also nicht nur diese Bedingungen, dann könnte es, wieso auch nicht. Aber ich meine, da gibt es wahrscheinlich im Sonnensystem bessere Plätze, wo Leben entstehen könnte, als wir am Titan. Ja. Trotzdem, Leben, wie es wir halt kennen. Zu dem werden wir noch kommen, aber... Ja. Was war jetzt für dich die größte Überraschung eigentlich bis jetzt und was erwartest du dir noch? Ja, ich meine, die größte Überraschung für mich waren eigentlich auch dann die Aufnahmen. Mhm. Also, dass das wirklich so, diese Flüsse und das und wirklich diese Küste und das war schon, finde ich auch jetzt noch faszinierend. Ja. Und das, woher kommen eigentlich diese Gesteinsbrocken? Das sind so als das Eisklumpen. Ist eigentlich Eisklumpen. Das schaut aus wie ein Mars. Ja, aber das sind Eisklumpen. Das sind Eisklumpen. Und was auch interessant ist, wir haben jetzt, und zwar am 15. Februar, also relativ bald, gibt es wieder einen Nahvorbeiflug von Cassini. Und diesmal wird man Cassini hat ja auch tolle Bilder geliefert vom Orbit, also wo man auch so quasi Kontinente. Ist Cassini so im Orbit von Titan? Nein, im Saturn. Im Saturn-Orbit, aber wir haben jetzt alle 3 Monate, die nächsten 4 Jahre bis 2008, einen nahen Vorbeiflug bei Titan und jeweils bei anderen Konstellationen. Und so werden wir auch noch die Rückseite und viele andere, sage ich mal, geografische Gebiete am Titan sehen. Eine sehr interessante Frage kommt da gerade vom Chat rein, von Eraser. Mhm. Würde mich interessieren, warum wurde gerade der Titan untersucht? Ist der größte Mond? Aber das ist genau der Grund, eben, dass eben diese Voyager-Raumsonden und eigentlich schon noch früher Pioneer, die sind nahe im Saturnsystem durchgeflogen und die haben überraschenderweise eben genau diesen Mond, also auch natürlich gefilmt und festgestellt, dass der eine Atmosphäre hat. Und die anderen Monde sind Eisbrocken, aber dieser Mond hat eine Atmosphäre, eigentlich eine Stickstoffatmosphäre, wie sie die Erde hat. Mhm. Und im Laufe der Zeit dann auch Voyager hat ja dann, der Vorbeiflug war zwar weiter wie bei Cassini, aber trotzdem, ich glaube bei 4000 Kilometer und Cassini ist so die nahen so bei 1000, 1200, der fliegt wirklich schon durch die Atmosphäre durch, hat man diese komplexen organischen Moleküle gefunden. Und da ist ja auch bei dem Team von Huygens, vor allem auch in Frankreich und so, Unmenge an Leute, also sogenannte Exobiologen oder so in der Richtung involviert. Äußerst spannendes Gebiet. Man möchte eben aufgrund der Studie dieser Titanatmosphäre jetzt auch vielleicht einen Schub bekommen, wie man einen Aufschluss über die Begebenheiten eben auf der frühen Erde, wie ich schon sagte. Und Exobiologie ist nur, dass wir uns kurz den Begriff erklären. Naja, Exobiologie ist im Endeffekt die Suche nach Entstehung des Lebens, auch Leben außerhalb der Erde im Endeffekt. Leben im Sonnensystem oder auch Leben außerhalb vom Sonnensystem. Ich meine, es ist auch der Begriff Astrobiologie, der sich im Endeffekt jetzt mehr durchgesetzt hat. Mhm. Ist eigentlich Exobiologie, kann man sagen, war der europäische Begriff, den es seit den 60er Jahren gibt. Astrobiologie, der amerikanische, der aber eigentlich nicht amerikanisch ist, sondern von einem Russen erfunden wurde, mehr oder weniger schon, ich glaube, vor dem Zweiten Weltkrieg in irgendeiner Art und Weise. Aber wie auch immer, also Astrobiologie, Exobiologie ist im Prinzip die Suche nach Entstehung des Lebens nicht nur auf der Erde, sondern auch woanders. Ne? Mhm. Und das sieht man ja auch in der Weltraumforschung zurzeit überhaupt oder seit den letzten 10 Jahren. Ich meine, prinzipiell auch, wieso fliegt man zum Mars? Ne? Also Ich meine, ist ein Nachbar und er ist der Traum jedes Planetologen oder sage ich mal, ist natürlich immer der Hintergrund, dass da vielleicht, dass man Leben vielleicht findet, ja. Spuren von Leben oder ausgestorbenes Leben oder was auch immer. Also das war auch ein klares Missionsziel von Cassini, dort auch nach Leben zu suchen. Ja, Leben, wie soll ich sagen? Vor allem, man muss auch das unterscheiden, zum Beispiel. Leben, also wie gesagt, ich wäre überrascht, wenn es wirklich Leben am Titan entstanden wäre. Ja, wären wir alle, ne? Unter diesen, ja, nicht nur ich wahrscheinlich, ja. Aber ich meine, ich wäre nicht überrascht, wenn wir am Mars Leben finden. Dazu kommen wir auch gleich. Aber aufgrund, weil man eben davon ausgeht, ich meine, wir kennen im Prinzip zurzeit eigentlich nur unseren Planeten, wo wir Leben haben, Leben in vielen Varianten. Und ich meine, es gibt auf der Erde auch Bakterien, die vielleicht am Titan überleben würden. Aber da muss man auch sagen, natürlich, wie sind diese Bakterien entstanden? Die Bakterien sind nicht in solchen Extrembedingungen, sage ich mal jetzt, sei es in irgendwelchem Methaneis oder sonst irgendwo, bei uns entstanden, sondern die sind halt im Laufe der Zeit so hinmutiert in diese Richtungen. Permafrost in Sibirien oder sonst irgendwo in der Antarktis. Ja. Kurz jetzt dabei, ja. Den Druck auf Titan hast du schon kurz erwähnt, ja. Das ist so 1,4-facher, also ja. Höherer Druck auf der Erde. Ja, die Anziehungskraft ja. Ist aber ein bisschen geringer. Ist geringer, ja. Die ist sehr geringer. Bei der Erde haben wir so die Schwerebeschleunigung 9,8. Und bei Titan ist es irgendwo bei 1,45. Oh, also... Das ist der Grund, weil dieser Körper eben eine ganz andere Dichte hat. Es deutet darauf hin, dass er sehr viel Eis hat. Yeah. Leichter im Prinzip ist. Yeah. Und deshalb hat er auch eine so ausgedehnte Atmosphäre. Man muss sich vorstellen, die Erdatmosphäre jetzt im Prinzip, kann man sagen, nach 150 Kilometer, da ist nichts mehr viel da. Ne? Beim Titan hast du das in 1400 Kilometer, was wir bei der Erde nach 100, 200 Kilometer irgendwo haben. Hm. Also vom Abnahme des Gases. Der Grund ist eben der, weil der eine sehr geringe Schwerkraft hat, dichte Atmosphäre, jetzt ist die Atmosphäre viel ausgedehnter, sage ich mal. Du hast gesagt, dass also Cassini im Saturn-System jetzt kreist, ja, ja. Auf die nächsten Jahre. Die nächsten bis 2008, die nominale Mission. Was ja noch interessant wird, ist, so wie die Erfahrungen, wenn solche Raumschiffe, sage ich mal, erfolgreich in Orbits gegangen sind und funktionieren, dann arbeiten sie Jahre danach noch. Zum Beispiel, hat ja eine ziemliche Kontroverse gegeben bei Cassini, weil da ja Plutonium-Batterie an Bord ist. Also. Ja, das ist eine Sache, die, sage ich mal, ohne dem würde man nicht ins Saturn-System kommen. Zurzeit auch bei der Europäischen Raumfahrtbehörde, natürlich werden die neuen Programme zurzeit diskutiert. Das heißt, die Weltraumprogramme bis 2014 stehen ziemlich fest. Aber fürs Neue, quasi 2015 bis 2025, hat man vor, natürlich auch von europäischer Seite Planetenmissionen zu starten. Und da gab es jetzt, also voriges Jahr in Paris, eine große Konferenz der Wissenschaftler-Community. Und im April jetzt wieder. Es wird immer konkreter, mehr oder weniger, was da kommen wird. Und da geht es darum, dass von Wissenschaftlern her sehr großer Support, sage ich mal, Unterstützung da ist oder Wunsch, ins äußere Sonnensystem zu fliegen. Ja. Was aber, sage ich mal, technologisch nur möglich ist zurzeit mit, wenn man eine Sonde in einen Orbit schickt, so wie um Saturn. Man könnte sich auch das bei Neptun, bei Uranus oder sowas vorstellen, wenn man eben diese ATGs, also solche Plutonium-Batterien hat, weil mit Sonnenkollektoren geht da nichts mehr. Und Antriebe in dem Fall, das ist das ja eher nicht, das ist eher dann, dass man das ganze, das System, das alles aufrechterhalten kann dort. In so einer, ich meine, da ist die Sonne ist ein Stern dort in der Entfernung. Ja, ja. Und das Weiteste, wo man hinfliegen kann mit Sonnenenergie. Also sie ist nicht viel größer als die anderen Sterne, weil Stern ist sowieso. Ja, ist ein Stern, aber ich meine, ja, du weißt was, ja, ich meine, ja, von der Erde aus ist ja eine riesige, ja, Scheibe, aber dort ist es wirklich ein größerer Stern, ja, sage ich mal, so in der Art. Genau. Sage ich jetzt optisch. Und das heißt, also bei und in Europa haben wir natürlich, was das betrifft, strengere Gesetze. Die Amerikaner kümmern sich da nicht so viel. Also ich muss sagen, ich bin auch nicht ein Unterstützer für Plutonium-Sachen. Was gibt es für Alternativen? Das ist natürlich ist immer eine Frage. Man kann, ich meine, das ist allgemein die Energiepolitik so, nicht? Wenn man viele Gelder reinsteckt, irgendwo kriegt man vielleicht auch was raus. Im Prinzip bei den europäischen Programmen, das sieht so aus, dass man bis zum Jupiter kann man fliegen, Jupiter-System mit Sonnenkollektoren. Das sind riesige Sonnenkollektoren. Da hat Europa ja auch die Rosetta-Kometensonde mit sowas bestückt. Das ist ein riesiges Ding. Das ist Sonnensegel jetzt oder tatsächlich Kollektoren? Nein, das sind wirklich Kollektoren. Okay. Es gibt aber auch, und das ist ein Antrieb, das Solar Sailing. Das ist, wo man quasi den Sonnenwind, eben das, was du vorher erwähnt hast, diese Partikelstürme, ja, die es immer wieder gibt, aber das ist Geschwindigkeit erreichen. Kontinuierlichen normalen Wind auch, dass man das benutzt, um quasi wie so ein Segler oder ein Windsurfer halt im Weltraum noch weg zu treiben. Und da gibt's ein interessantes Projekt, das jetzt in Diskussion ist. Das nennt sich, ich glaube, Interstellar Meteor Probe oder so. Das würde 250 astronomische Einheiten fliegen, damit sie das Sonnensystem wirklich, rauskommt, durch das Sonnenmagnetfeld wirklich und so weiter, dieses untersucht. Und da kommt man nur, da braucht man sonst 25 Jahre oder so oder noch länger für so eine Mission. Und da werden solche Ideen auch diskutiert, eben Solar Sailing und solches Zeug. Da hat man einfach konstante Beschleunigung. Ja. Es wird immer schneller. Ja, genau. Aber ich meine, wir haben auch jetzt, muss man sich vorstellen, so Ionenantriebe. Gerade im Chat, stellen. Das ist interessant im Vergleich mit Merkur. Die NASA hat voriges Jahr eine Merkursonde gestartet, Messenger. Die kommt am Merkur, ich weiß jetzt nicht, vielleicht habe ich jetzt das nicht ganz genau das Jahr, aber die kommt irgendwann bei 2010 beim Merkur an. Das ist eine ganz komplizierte, man muss da so sehr kompliziert hinfliegen. Merkur ist jetzt so nicht so weit weg, aber so nah an der Sonne. Und da ist es himmelsmechanisch sehr schwierig, eine Sonde hinzubringen. Das ist der Grund, wieso fast noch nie Sonden bei Merkur waren, außer einmal so ein Vorbeiflug von der Frühzeit der Raumfahrt. Und die Europäische Raumfahrtbehörde startet ungefähr um 2010 oder so eine Sonde, Pepe Colombo, zum Merkur. Und die Sonde ist dann nur so 1-2 Jahre unterwegs. Mhm. Also die kommt nur ganz knapp, relativ knapp eigentlich nach diesem Messenger dort an, mhm, und hat aber eben so einen Ionenantrieb, der jetzt zurzeit bei der Mondsonde Smart 1 getestet wird. Die ja ziemlich viel Wind macht und die Amis sind also ziemlich aufgeregt, weil wir waren da ja schon längst oben, was habt ihr jetzt da Theater, da werden wir jetzt mal auflegen. Ich habe den letzten amerikanischen Radio. Aber das ist ja mal vor allem auch, glaube ich, so aufregend, weil das ein komplett neuer Antrieb, der da getestet wird. Smart 1 heißt diese Mission, das ist eigentlich eine Technologie Demonstrationsmission für diesen Antrieb und da hat man sich den Mond eben ausgesucht und hat halt einige Instrumente draufgegeben, die jetzt zu messen beginnen auch. Aber der Hauptgrund war der Test dieses Antriebes. Ja. So, jetzt möchte ich nur ganz kurz zum Mars und dann möchte ich zur Infrarotinterferometrie gelangen, die mich brennend interessiert. Mars, wir haben also eine Sendung darüber gemacht, es gab es inzwischen eine. Nur kurz, es gab also die Funde des Dr. Formisano, über die sehr viel geschrieben und gesprochen wurde. Er selber hat lange Zeit nichts darüber gesprochen. Er hat es, glaube ich, sein Schweigen gebrochen in der Zwischenzeit. Es geht also um Methanfunde. Es geht genau, Mars. Das sehr interessant natürlich ist, weil wir zum Beispiel auf der Erde Methan, das wir haben auf der Erde, wird organisch produziert, also von Lebewesen. Im Defekt. Weil vulkanisch sieht dann immer sehr viel Dunkel. Genau. Und dieselbe Frage stellt sich jetzt beim Mars natürlich auch, weil Methan ist nicht so langlebiges Gas. Das heißt, dass man hat kontinuierliche Quellen vom Planeteninneren. Am Mars Methan gefunden, man weiß, dass es nach 7 Stunden vorbei ist damit. Das heißt, es muss eine Quelle geben. Ja, dauert schon ein bisschen länger, aber trotzdem. Es wäre einfach irgendwann wieder vorbei. Genau. Und man hat dann einfach sich gefragt, woher kommt das, da der Mars ja vulkan, geologisch... Ja, ich meine, der erste Moment natürlich, was man denkt, ist natürlich Mikroorganismen. Der Dampf, Misthaufen. Genau, unter der Oberfläche. Und das kann es auch sein. Ne? Das macht die Sache natürlich spannend. Also das ist noch immer offen? Ja, sicher. Das Blöde ist, dass leider Beagle nicht gelandet ist, sonst würden wir es wissen, weil der hatte ein Exobiologie-Labor an Bord gehabt, der hätte zum Beispiel Kohlenstoff untersucht, der da von dem Methan stammt und vom Boden rauskommt. Und organischer Kohlenstoff unterscheidet sich von anorganischen bei Isotopenverbindungen. Und die NASA-Roboter, so toll sie sind, sie funktionieren noch immer, aber das ist so. Die NASA hat eine totale Strategie für Mars Exploration. Das heißt, der erste Punkt war Beobachtung von Orbit. Ich meine, weil wir gesagt haben, auch die, wenn Sonden funktionieren, dann sind sie sehr gut. Also Mars Global Surveyor liefert jetzt noch immer Fotos. Ich meine, nicht so gute wie Mars Express in dem Fall, weil die Technologie nicht die ist, aber trotzdem immer noch faszinierende Aufnahmen. Und die Mission ist eigentlich nominal 1998 aus, eigentlich. Mhm. Das heißt, das Ding funktioniert immer noch bestens. Dann, das heißt, die NASA hat folgende Sache. Zuerst mal, also man hat diesen kleinen Lander gehabt einmal in diesen Pathfinder. Das ist mehr auch eine Technologiespielerei als Precursor für Rover gewesen. Natürlich hat man auch den Bereich untersuchen können. Aber sonst war da mal die Idee, den Planeten von oben zu kartografieren und zu studieren. Interessant auf die Methanfrage ist, dass man keinen Hinweis vom Orbit hat, dass es heiße Gebiete am Mars gibt. Das heißt, heiße Gebiete gegenwärtigen Vulkanismus oder so, wo Methan entweichen könnte. Keine Spuren davon. Das heißt, die Vulkane sind alle schon seit Millionen oder Milliarden Jahren nicht mehr so aktiv in der Richtung. So. Danach hat man natürlich eben interessante Gebiete entdeckt und dann der nächste Schritt war jetzt wie mit diesen Rovers, hatte man Wasser nachweisen wollen, ist gelungen. Ne? Beide Rover sind da in Gebiete gelandet. Nachdem die Europäer wahrscheinlich, da haben wir damals eine Mars-Sendung gemacht, Tag, wo wir die Sendung gehabt hätten, habt ihr Wasser bestätigt. Ich weiß, das ist, muss man sich so vorstellen, die haben ja auch, die Amerikaner haben Mars Odyssey auch dort. Und Mars Odyssey hat mit einem Gamma-Ray-Spektrometer oder so energiereichen Teilchendetektoren, das man zum Beispiel auch verwendet, um wenn kosmische Strahlen, hochenergetische Neutronen in den Boden vom Mars eindringen, dann reagieren die mit dem Boden. Wenn im Boden aber Eis ist, dann werden diese Neutronen absorbiert. Das ist wie bei einem Atomreaktor oder bei so einer Schutzkammer in der ISS, wo die Astronauten sich dann hinter einer Wasser- oder so einer Schicht wo verstecken, damit sie nicht mit Neutronen beschossen werden. Und da hat diese Odyssey-Sonde quasi definitiv festgestellt, das ist Wasserstoff. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich groß, dass Wasserstoff H2O ist und Eis ist. Und Mars Express hat dann quasi aber definitiv Wassermoleküle gefunden. Also eigentlich das erste Mal wirklich Wasser, aber es war natürlich auch vorher schon klar, dass dort Wasser, Eis ist. Und diese Rover, beide Rover sind ja in Gebiete gelandet, wo früher mal wirklich Wasser flüssig gewesen ist. Das heißt in einem trockenen Meeresboden oder sowas. Das ist definitiv nachgewiesen. Die nächsten Sonden natürlich werden jetzt auch auf Leben Suche gehen. Das heißt, die werden ähnliches Equipment haben wie genau, aber Beagle natürlich schon wieder besser. Hätte. Ja, genau. Und auch natürlich eben den Pol möchte man untersuchen. Es wird einen Polarländer geben, der wird in das Eis sich rein, also beim Eis irgendwo sich reinbohren entweder. Also man hat ja schon eine verloren, so eine Sonde leider. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn es am Mars Leben gibt, wenn dieses Methan von Leben produziert ist, bis 2010 wissen wir das. Und ich glaube auch, dass wenn am Mars Leben entstanden ist in der Frühzeit, dass es Leben auch heute noch gibt. Also ich glaube, dass Leben, wenn es einmal entstanden ist, sich so adaptiert, dass es sich, wenn auch der Planet dann sich verändert und unfreundlich wird an der Oberfläche, aber das Leben sich dann einfach Nischen sucht und Habitate Und ich glaube auch über, also dann auch noch immer existieren würde. Ja. Ich bin mir sicher, du kennst die Arbeit von Richard Hoagland. Ja. Das ist mir jetzt gerade die Frage im Chat gekommen. Ja. Du hast auch vorher erwähnt, dass Mars Express viel bessere Kameras an Bord hat. Ja. Also ich persönlich finde so seine Arbeit sehr spannend, sehr interessant, soweit ich sie verstehe und verfolgen kann. Ja. Gibt es jetzt schon neuere Erkenntnisse aufgrund von hochauflösenden Fotos, die man von der Oberfläche, von der Sidonia-Region schießen konnte, die vielleicht auf eine alte Zivilisation... Muss ich sagen, ist mir zurzeit jetzt nicht bekannt, aber es nicht heißt, dass solche Fotos, wenn die da drüber fliegen, das fotografieren natürlich auch. Aber um das zu sagen... Weil Mars Express hatte ja als Mission Statement auch, eines der Ziele war, die Sidonia-Region zu fotografieren, aber da hat man jetzt dann nichts mehr davon gehört. Ja, es ist auch so, zum Beispiel, wenn du schaust bei den Fotos, die rauskommen bei Mars Express, im Vergleich zu diesen Fotos von NASA, NASA oder auch jetzt, ich meine, bei Titan, das ist gleich alles, diese Fotos sind alle gleich im Internet quasi drauf und auch bei Mars, bei den amerikanischen Sonden, das ist ruckzuck gegangen, während hingegen bei Mars Express das viel länger dauert. Und das ist im Sinn nicht normale Fotos, das sind die so Stereoaufnahmen, dreidimensional und so weiter. Das heißt, diese Fotos kann man nicht so gleich wie ein Foto machen und das war's hingeben. Da arbeiten mehrere Teams dran, um diese Fotos mehr oder weniger Fotos zu machen, sage ich mal, von den Daten. Und es dauert viel länger. Aber ich gehe davon aus, dass das ist meiner Meinung nach nicht irgendwelche Geheimnisse in der Richtung gibt. Falls sowas entdeckt würde, wäre das ja die Sensation schlechthin. Ich habe mich ja selbst früher mal beschäftigt oder interessiert für diese Sache, und zwar von einem ganz anderen, ich bin das von einer ganz anderen Dings angegangen, weil ich mich ja interessiere für die Evolution der Planetenatmosphären. Und da habe ich ja auch, Mars natürlich ist ein Schwerpunkt, was ja auch immer die Frage ist, Wasser war da, wie lang war Wasser flüssig und so weiter. Und leider, sage ich mal jetzt, wenn ich das als von der Atmosphärenstandpunkt aus betrachte, der Mars hat jetzt eine Atmosphäre von 7 Millibar Druck, also nichts Vergleichbares mit der Erde oder mit Titan. Also das ist fast, ich meine, nicht Vakuum, aber es ist, man kann dort nicht aussteigen. Wenn man das ohne einen Raumanzug, würde man explodieren dort. Auch Wasser kann zurzeit flüssig nicht vorhanden sein an der Oberfläche. Das heißt, wenn diese Strukturen, eine alte Zivilisation, schaut so nett aus und so, obwohl ich muss sagen schon, also auch ich glaube, dass Mars Global Surveyor, dass diese Fotos nicht jetzt irgendwie, sage ich mal, manipuliert wurden, damit das diese tollen Aufnahmen vom Viking entkräftet sind einfach hochauflösender. Und wenn sie noch hochauflösender sind, sieht man vielleicht gar nichts mehr. Die Sache ist das, dass man, um das kurz, sage ich, zu halten ist, dass die Wahrscheinlichkeit, also ist fast nicht möglich, also wenn man kann Modelle anwenden, was man will, und man kann die Messungen, die man hat am Mars, die das auch ergeben, war der Mars die letzten, sage ich mal, 3,5 bis 4 Milliarden Jahre sehr ähnlich wie jetzt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, eine Zivilisation, die dort entstanden sein sollte, so wie bei uns, ich meine, bei uns hat es doch sehr lang gedauert, und wenn es ist eigentlich von der Warte sehr, sehr unwahrscheinlich. Das kann man natürlich sagen, okay, ist jemand von woanders hergekommen oder sonst was, kann man immer herum spekulieren. Aber um jetzt wieder auf die, sage ich mal, seriöseren oder auf die echten Mars-Programme zurückzugehen, jetzt im Februar, jetzt ist eine große Konferenz in Holland, in der Europäischen Raumfahrtbehörde, über die ersten wissenschaftlichen Resultate von Mars Express. Da werde ich auch dabei sein. Und danach eben auch in Wien, ist ein riesen Weltraumkongress, Ende April in der Richtung, wo Daten und alles Mögliche gezeigt werden. Und das Interessante ist jetzt dann auch, Mars Express hat ja noch ein Highlight noch nicht aktiviert. Das ist das sogenannte Subsurface Radar. Und der Grund ist der... Auch im Chat die Frage, ja, unter der Oberfläche, ja, genau, vielleicht. Genau. Der Grund ist der, dass man dieses Radar Angst gehabt hat, dann, wie die Sonde in den Orbit gegangen ist. Das sind riesig lange Antennen und das kann man schwer vorher irgendwo so richtig testen. Dann hat man das Risiko nicht eingegangen, vor allem auch nachdem Beagle abgestürzt ist oder wie auch immer verschwunden ist, dass man das Radar wirklich so ausfährt, gleich am Anfang, weil man dann Angst gehabt hat, dass diese riesigen Antennen unter Umständen das ganze Spacecraft in Turbulenz bringen könnte und im Extremfall abstürzen könnte oder so. Ja. Also wirklich einen gröberen Schaden zufügen könnte. Das heißt, man hat jetzt mal ein Jahr lang alle möglichen Messungen und Studien gemacht, alle Instrumente funktioniert. Und gegen Ende, sage ich mal, der Mission, und wird, also man hat vor, jetzt in den nächsten Wochen, ich meine, die Mission ist dann noch nicht aus, aber dieses Radar auszufahren. Und dann hat man die Möglichkeit, bis, es hängt jetzt von der Oberflächenbeschaffenheit ab, also da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, aber man könnte unter Umständen bis zu 1000 Meter tief in den Boden reinsehen, und wenn da große Eis- oder Wassermengen sind von der Frühzeit des Planeten, dann würden wir das wissen. Oder Ruinen. Ja, ich glaube, dass dieses Radar sowas eher nicht entdecken könnte. Weil zu ist, klein. Es ist zu wenig sensitiv. Das muss man sich vorstellen. Okay. Ich mein, auf der Erde werden ja solche Methoden natürlich verwendet, um auch Archäologie und da, ja, oder Bunker und was ich aus aufzuspüren. Aber das ist im Prinzip in so, da hat man wirklich, man möchte im Eis und die Grenzschichten, also wenn da irgendwelche, da muss wirklich eine größere Unebenheit sein. Das heißt, wenn da ein paar Meter irgendwas vergraben, ja, ist, das geht durch, das sieht man nicht. Ja. Das heißt, wenn aber jetzt größere Eisschichten unter dieser Oberfläche sind, trifft das Radar auf und hat andere Dichte des Eis, und dann werden die Wellen so quasi reflektiert oder gebrochen, okay, dass man das weiß. So, jetzt zum Abschluss von Mars, dann möchte ich endlich zu den Interferometer gelangen. Was glaubst du, so aus dem Bauch heraus, 2010, werden wir dann wissen, dass es am Mars Leben gibt, oder werden wir wissen, dass es am Mars kein Leben gibt? Ja, wir werden sicher eine deiner Fragen wissen. Naja, aber ich würde sagen, also so einfach ist es nicht. Wenn dieses Methan, ja, wenn das, dieses Methan von Leben, also von Mikroorganismen stammt, dann wissen wir es. Wahrscheinlich vor 2010, sage ich mal. Obwohl, es ist eine große Mission geplant von Europäern, die nennt sich ExoMars. Und da sind wir auch involviert in einer Art und Weise. Also auch mit verschiedenen. Das Weltraumforschungszentrum. Ja, also ich selbst auch, also jetzt bei der Anfangsphase. Und das nennt sich schon ExoMars. Das hat, ist ein riesiger Rover, der ist noch größer wie diese. Der kann viel weiter herumfahren, also wirklich Kilometer weit. Und hat ein komplettes, also ist ausgerichtet, um Leben zu finden. Der kann 2 Meter tief in den Boden reinbohren, kann Proben entnehmen, kann die untersuchen, fährt dann ein paar Kilometer weiter, macht es wieder und so weiter. Also dann hat man Möglichkeit, die Oberfläche zu untersuchen, ist die giftig für organische Moleküle, eben, dann kann man reinbohren, und also da, das hat auch alle möglichen Gasuntersuchungsinstrumente an Bord und so weiter, also der ist ausgerichtet für das. Es ist natürlich die Möglichkeit da, sage ich jetzt mal, ich meine, meine persönliche Ansicht ist, wenn das Leben am Mars entstanden ist, dann gibt es das jetzt auch noch, glaube ich. Aber sicher, es gibt Ansichten, die sagen, okay, Leben ist einmal kurz vielleicht entstanden und dann haben sich die Bedingungen so verändert, also das hat sich nicht adaptiert irgendwo, dann sucht man Fossile. Das heißt, diese Fahrzeuge haben auch die Möglichkeit, dann wirklich, die bohren Stein an, die könnten versteinerte Mikroorganismen mehr oder weniger suchen. Und das sind natürlich alles auch Missionen in der Hinsicht, weil natürlich in irgendeiner ferneren Zukunft einmal wird man bemannt zum Mars fliegen. Und da möchte man natürlich vorher wissen, gibt es am Mars Lebewesen? Könnten ja auch die Astronauten irgendwie wie in Science-Fiction-Filmen natürlich ist, muss man das wissen, sage ich mal, wenn ein Astronaut dort landen soll. Andererseits wiederum ist es auch so eigentlich, das ist eine Planetary Protection, das heißt, diese ganzen Vehikel haben ja strenge Auflagen, dass wenn die jetzt landen, dass wir nicht den Mars verseuchen mit Bakterien von uns, von der Erde aus. Ja. Na, es gab ja auch, und dann, ja. Also ich habe da recht interessante Schlagzeile letztens meinen News-Hack gehabt, verlinkt, dass also in der Vergangenheit hat man immer gesagt, ja, warum soll man auf dem Mars fliegen, bemannt, das ist dort eh kein Leben wahrscheinlich. Naja. Aber jetzt kam dann plötzlich die Befürchtung, naja, es könnte schon was sein, dort Leben, und dann deshalb ist es jetzt vielleicht gefährlich, wenn wir hinfliegen, weil dann bringen wir unter Umständen was also zurück. Im also im Prinzip wird es ja so ablaufen, bevor da jemand hinfliegt, und das ist ja jetzt alles in Planung, sind so Sachen sind in Planungsstufe, auch Sample-Return-Missionen, ne? Also es wird, man muss ja testen, wenn ich dort Astronauten hinschicke, die wollen ja wieder zurückfliegen wahrscheinlich, weil so nett ist also jetzt auch nicht gerade am Mars, muss ich das mit Roboter vorher testen. Das heißt, man plant dann natürlich, dass wenn ein Vehikel landet und dann quasi wieder startet, wo dann in Zukunft Astronauten wieder mal mitfliegen sollen, die nehmen dann natürlich Marsgestein mit, ne? So wie man es auch am Mond gemacht hat. Und da haben wir das Gleiche, ne? Das muss in Quarantäne irgendwo sein und gibt es alle möglichen Studien, da suchen wir mit diese Sachen. Folgen, die da nichts Gutes anhören lassen. Okay, so, Mars, das ist sehr spannend, bleibt spannend. Sicher, und wir werden da sicher wissen, sobald Sie die erste Kröte finden, sitzt du bei uns im Studio hoffentlich. Oder auch den Vorläufer, aber total spannendes Thema. Das dritte Thema, das ich heute ansprechen möchte, weil die Sendung heißt ja Mars, Titan und darüber hinaus. Ja. Und mit darüber hinaus meine ich aus unserem Sonnensystem hinaus. Denn man kann jetzt, unserem Sonnensystem gibt es ein paar Kandidaten für Leben. Aber da draußen gibt es, ich habe mal jetzt kurz was notiert, es gibt insgesamt, schätzt man, 10 hoch 22 Sterne in, unserem überhaupt. Völlig, also im ganzen Weltraum. Unsere Galaxis hat 400 Milliarden Sterne, glaube ich, allein. 400 Milliarden Sterne. Wenn jetzt zum Beispiel nur jeder, wenn jetzt von diesen ganzen 10 hoch 22 Sonnen da draußen, nur jeder Zehnte, nur jede zehnte Sonne Planeten hat. Und da jede wiederum, Millionste. Ja, wird schon. Und da wiederum nur jeder Zehnte hat dann, also da wissen wir schon, wir kommen immer wieder auf Milliarden von bewohnten Planeten. Und da dieses, da unser Weltraum ja 13 Billiarden sind das jetzt Jahre alt ist? Nein, Milliarden. Ich bin Milliarden. Milliarden, ist die amerikanische oder englische. Genau, 13 Milliarden Jahre alt ist, gibt es wahrscheinlich auch sehr viele sehr alte Zivilisationen und so weiter. Ist alles unglaublich spannend und so fort. Jetzt, wir wollen aber in der nächsten Umgebung, die wollen wir mal anfangen abzusuchen, optisch. Und da gibt es also sehr, sehr spannende Missionen. Genau. Bitte. Ja. Und zwar eine, also es ist so, meine Leute, die sich da interessieren, werden das ja wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, aber die Sache ist das, dass man natürlich jetzt die Technologien hat, ich meine, man hat ja mittlerweile 137, und vielleicht ist ja schon wieder einer mehr, Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Und das war vor ungefähr, man kann sagen, den ersten, das war 1995, den ersten Planeten, und jetzt geht's laufend dahin. Und das war damals eine ziemliche Sensation. Ist klar, das waren auch Gasriesen, die sehr nahe sind an ihren Sternen, aber man hat jetzt mittlerweile auch Systeme mit 3 Planeten schon entdeckt und so weiter. Aber alle natürlich relativ groß. Der kleinste mittlerweile aber ist 14 Erdmassen schwer. Das ist kein Gasplanet mehr. Das ist, kann man definitiv sagen. Mhm. Und das ist auch, wo ich involviert bin bei diesen Missionen. Wie Corot, das ist eine französische, also mit vielen anderen europäischen Ländern beteiligte Mission, die nächstes Jahr startet. Das ist der erste Satellit, der dann hunderttausende Sterne untersucht, also anschaut. Und über eineinhalb Jahre. Hunderttausende? Ja, 120.000 Sterne sind das so in der Größenordnung. Das ist ein Weltraumteleskop, das im Erdorbit ist und eben Teile der Galaxie anschaut. Und nach extrasolaren Planeten absucht, und zwar nach Transits. Das heißt, wie wir den Venus-Transit gehabt haben, wenn du jetzt einen Stern hast und das ein Planetensystem, dann gibt's das hängt halt jetzt ab, wie das Teleskop gerade halt die Bahnebenen und so weiter. Aber wenn ich 100.000 Sterne habe, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ich sehr viele Planeten finden werde, die gerade irgendwann in diesen 1,5 Jahren mal vor dem Stern vorbeigehen. Und dann verdunkeln sie das Licht. Und die Technik ist mittlerweile so gut, dass man da Planeten finden kann, die bis zu 2 Erdradien Größe aufweisen. Das wow. heißt, Corot wird der erste, ist der erste, hat die erste Möglichkeit, eine sogenannte Super Earth, sage ich jetzt mal, also zu entdecken. Und natürlich viele große Planeten. Ein Jahr später gibt es die Mission Kepler von der NASA, die interessanterweise nach dem Astronomen Kepler benannt ist, die Möglichkeit hat, also erdähnliche Planeten, erdgroße Planeten bis zu Distanzen von der Erde, eine astronomische Einheit zu finden. Das heißt, die können eine Erde, wenn die einen Planeten finden, in einer astronomischen Einheit, bei einem Stern wie unsere Sonne, dann ist der auch in der sogenannten habitablen Zone oder in dem Bereich, wo Wasser flüssig sein kann. Ja, die hängt ja vom Stern ab. Typ ab, genau. Die Sonne ist ja ein gelber Stern. Genau, so ein G-Stern. Und wenn der zu viel strahlt, dann ist es wieder schlecht. Genau. Von diesen ganzen Sternen, aber um noch ganz kurz diese Missionen und jetzt geht's aber natürlich weiter. Wir wollen ja nicht nur diese Sterne. Wir werden in den nächsten Jahren, ebenfalls sage ich mal bis 2010, werden wir sehr viel wissen. Wir werden wahrscheinlich wissen, dass es kleinere Planeten gibt, wie viele und so weiter. Statistisch werden wir einiges wissen. Dann wird natürlich die Möglichkeit nach außerirdischem Leben auch auf solchen Planeten größer. Ne? Ich kann mich erinnern, noch in Zeiten, wie ich studiert habe, gab es noch Professoren, die so quasi die Meinung hatten, unser Sonnensystem ist das einzige. Ja. Das ist aber noch nicht so lange her. Ich bin ja noch nicht so alt, sage ich jetzt mal. Na gut. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur wissen, dass es Planeten gibt, wir wollen Planeten auch studieren, wir wollen deren Atmosphären untersuchen und wenn es Leben gibt, zumindest höheres Leben oder Leben wie auf der Erde oder pflanzliches Leben, dann würden wir Biomarkers unter Umständen entdecken können in diesen Atmosphären. Das heißt, wenn ich eine bestimmte Zusammensetzung habe von Gasen, auch Methan ist da interessant, aber mit verschiedenen anderen Gasen parallel, dann sollte es möglich sein, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch einzuschätzen, dass es auf so einem Planeten Leben gibt. Und da kommen wir jetzt zu dieser Interferometrie-Mission. Und das ist die sogenannte Darwin-Mission, die in Planung ist, schon seit lange Zeit, sage ich mal. Also die Ideen kamen in den 90er Jahren auf und das ist jetzt natürlich sehr konkret und hat eine riesige Unterstützung von der Planeten-Community, aber auch von den Astronomen und Astrophysikern. Das muss man sich so vorstellen, das sind 4 Raumschiffe, die werden beim zweiten Lagrange-Punkt, also der ist so zwischen Erde und Mond, positioniert. Also 3 große Teleskope. Das ist jener Punkt, an dem die Schwerkraft Erde und Mond aufhebt. Genau. Also kann man was genau, parken. Genau, geparkt kann man sagen. Und das sind 3 Teleskope, die Interferometrie betreiben. Das heißt, die sind entfernt voneinander, frei fliegend im Weltraum und suchen jetzt bis zu 30 Parsec, ein Parsec hat ungefähr 30 Lichtjahre, 33 Lichtjahre, also doch eine ziemliche Entfernung, können die jetzt alle Sterne untersuchen, und zwar nicht jetzt auf Transits oder auf sowas, sondern wirklich mittels dieser Interferometrie wird das Licht des Sterns ausgeblendet, und wenn diese Systeme Planeten besitzen, dann wird dieses Licht eingefangen und zum 4. Satelliten hin weitergeschickt. Und dieser Satellit, ist sogenannte Beam-Combiner von diesen Teleskopen, bearbeitet das dann und man kriegt Informationen über die Atmosphäre dieser Planeten bis zur Größe dieser Planeten und so weiter und so fort. Und das Ziel ist natürlich, aus der spektralen Analyse. Ja, Spektrum kriegt man, genau. Und die Tests zeigen zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Gerät in 20 Parsec hätte und unser Sonnensystem anschaue, sehe ich genau die Erde, Venus, Mars, kann die Spektren auseinanderkennen und würde feststellen, dass die Erde eben Ozon hat in diesem Gehalt, Wasser hat Kohlendioxid, Methan. Das ist ja, glaube ich, das, was man kann eigentlich dann mit Hilfe dieser vier Raumschiffe, die man da parkt, kann man dann Details über extrasolare erdähnliche Planeten. Die man eigentlich vor 10 Jahren, 20 Jahren gerade einmal gehabt hätten bei unseren Planeten im Sonnensystem, das ist natürlich klar, wir werden nicht hinfliegen können, sage ich mal, mit unserer Technologie. Ja. Deshalb wird aber die Technologie immer besser. Wir schauen, dass wir uns die Bilder dort herholen. Wie auflösend sind denn diese Systeme? Also welche Spuren mindestens kann ich da in der Atmosphäre nachweisen? Also könnte ich theoretisch das wird sich wahrscheinlich auch immer wieder, wenn man die Technologie, die wir jetzt haben und wir rechnen dann, hoffen wir mal, dass das auch, von den Politikern und so weiter allen unterstützt wird. Diese Projekte würden dann jetzt im Bau sein dann. Weil wir wollen bis 2014, 2015 soll das oben sein, beginnen zu messen. Das ist machbar alles in dieser Zeit. Das wird nicht die einzige Mission sein. Also um das zu sagen, also man würde das Methan, das man jetzt am Mars entdeckt hat, bei einem Mars-ähnlichen Planeten, also bei so einem Planeten jetzt in diesem Bereich nicht sehen können. Mhm. Aber man würde, wenn man das die Mengen hätten wie auf der Erde, würde man das identifizieren können. Mhm. Es gibt zum Beispiel, natürlich wird es in der Zukunft Möglichkeiten geben. Ich meine, stellt euch so vor, wir finden zum Beispiel, wir haben in diesem Bereich um die 150 Sterne, die sonnenähnlich sind. Und wenn wir jetzt von diesen 150 Sternen ein paar Planeten finden würden, und sei es einer, oder sei es... Der reicht schon. Der reicht auch schon, wenn der in der habitablen Zone ist. Oder wir finden 10, was auch immer, oder 100, wer weiß das ja nicht. Jetzt weiß man es noch nicht genau, wie häufig erdähnliche Planeten sind, aber angenommen, wir finden welche, dann natürlich wird man Folgemissionen machen, und da gibt es jetzt schon die Ideen, die nennen sich Life Finder, Planet Imager. Man möchte dann natürlich Aufnahmen haben von solchen Planeten, wie wir sie vom Wettersatelliten sehen, so in der Richtung. Und die Technologie, die geht voran. Das sind dann die Folgeprojekte natürlich. Und also das ist, denke ich, auch die Zukunft im Weltraum. Ja, absolut faszinierend. Und wir sollten also nur über dieses Thema in naher Zukunft hängen wir von dir ab, eine Vollsendung machen, weil also das ist eigentlich das Spannendste, finde ich, das sich derzeit in der Astronomie abspielt. Finde ich auch. Vielleicht jetzt, damit wir es heute irgendwie zum Abschluss bringen, leider müssen wir das, wir sind schon wieder am Ende, wenn wir da draußen Leben finden, na und? Naja, das können wir uns wieder. Das ist so ähnlich wieder die Frage, wie wenn wir uns anschauen, das erste Bild vom Titan erwarten. Es wird vielleicht manche Leute geben, die sagen, na und, das habe ich ja schon bei Raumschiff Enterprise auch gesehen. Ja. Oder ich lese das beim Walter Ernsting oder sonst wo. Sind die Trickaufnahmen im Fernsehen perfekt aus. Ja, genau. Aber natürlich ist das ein Quantensprung. Die ist ein Traum der Menschheit, in irgendeiner Art und Weise zu wissen, ob wir alleine sind, oder das hilft ja auch zu wissen, Ursprünge des Lebens. Wenn wir am Mars Leben finden, heißt das ja im ersten Moment noch nicht. Wenn wir jetzt bis 2010 wenn wir die Möglichkeiten sind da und angenommen, wir finden Leben am Mars bis 2010, heißt das aber noch nicht, dass das Leben am Mars entstanden sein muss. Weil es gibt, ist durchaus möglich, dass auf der Erde wissen wir, dass es Leben zumindest gibt und auch gab und entstehen musste. Das heißt, es könnte durch in der frühen Zeit im Sonnensystem, wie es auf der Erde Leben gab, über Asteroiden-Impacts Mikroorganismen zu den anderen Planeten gebracht haben, auch zu Venus, die ja auch sehr interessant ist, in der Frühzeit zumindest war. Und es gibt auch jetzt einen Venus Express, können wir heute aber nicht mehr eingehen, leider. Aber also und zum Mars zum Beispiel auch. Das heißt, wenn wir aber, man wird dann natürlich irgendwann, auch wenn es Leben am Mars gibt, dieses Leben untersuchen, genetisch und was auch immer. Da müsste es einen Unterschied geben, wenn das wahrscheinlich separat entstanden ist, unabhängig irgendwie. Aber es könnte durchaus von der Erde infiziert worden sein in der Frühzeit. Infiziert mit Leben, wie schön. Umgekehrt auch natürlich, könnte man sagen. Vielleicht hat sich am Mars früher Leben entwickelt und ist zur Erde mit. Also das gibt es ja, Studien und Forschungen auf diesem Gebiet, sogenannte Panspermia-Hypothese. Ja. Aber wenn wir mit so einem Teleskop wie Darwin zum Beispiel Leben nachweisen können, also Biomarkers, in einem anderen Sonnensystem, das, sagen wir mal, 50 Lichtjahre entfernt ist, 20, 10 Lichtjahre, dann ist das sicher so, dass dort dieses Leben dort entstanden ist und es außerirdisches Leben ist. Da bliebe dann nur zu hoffen, dass nicht die Waffentechnologie davon profitiert, weil wir einen Feind gefunden haben. Ja, das ist das eine. Also, da hat der Werner, das war schon ernst gemeint jetzt. Ich weiß, ich nehme das ernst, weil Werner von Braun hat schon davor gewarnt, dass nach dem Terrorismus und den Kometeneinschlägen die Außerirdischen kommen, als vor irgendwas müssen wir Angst haben, damit man die. Wenn der Terrorismus vorbei ist, braucht man wieder einen neuen Gegner. Da kommen, also laut Werner von Braun, Kometen und dann Aliens. Nicht aber, nur laut ihm. Gibt es nur so andere Studien. Glaub ich so was. Was mich an dem Ganzen schon fasziniert ist, wenn wir da draußen irgendein Leben finden, jetzt vor allem mit der Interferometrie, egal welches Leben, sobald wir können nur sagen, dort gibt's wahrscheinlich Leben. Aber sobald wir irgendein Leben finden auf einem anderen Stern, dann ist also wirklich so weit, dass wir wirklich sagen müssen, wir sind umgeben von Leben. Ja, ja. Wir sind, und dann natürlich würde ich das UFO-Phänomen in einem ganz anderen Licht sehen, weil wenn da draußen Millionen, Milliarden Jahre alte Zivilisationen sind, dann haben sie es geschafft, die weiten Strecken zu überbrücken. Und das ist dann wieder besucht. So die Frage nach Fermi-Paradox und solche Dinge, ich habe zum Beispiel bei solchen Konferenzen wieder genauso diskutiert werden. Ne? Ja, also, genau. Da gab es auch letztens wieder einen Vorstoß von einigen Wissenschaftlern in die Richtung, dass also Fermi-Paradox etc., dass es nicht die Frage ist, ob es sie gibt, sondern die Frage ist nur, wo sind sie? Okay. Vielleicht bis 2010 sind wir dieser Frage ein Stückchen näher. Naja, also bei extrasolaren Planeten, auch. Weil wir wissen bis 2010 wahrscheinlich, wie viele erdähnliche Planeten das es gibt in der Galaxie. Ne? Ja, und da haben wir auch schon mal eine Statistik. Da müssen wir auch schon mehr. Genau. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das war sehr spannend. Ich denke mir mal, für die Zuhörer war es genauso spannend wie für mich. Ich hoffe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir heuer noch eine weitere Sendung zu diesem letzten Thema, das wir heute Abend hatten, machen. Ja, um das vielleicht zu sagen, ich bin ja auch übernächste Woche in der Schweiz, in Bern, wo wir so in einem kleineren Rahmen so einen Workshop organisiert haben, um die Frage nach der Evolution von habitablen Planeten genauer zu untersuchen, wo von der ganzen Welt Fachleute eben zusammenkommen. Wir sind aber so im Schnitt 18 Leute sind wir, um eine Woche das durchzudiskutieren, weil eben da sehr viel Arbeit noch nötig ist, wie du es kurz angesprochen hast, sage ich mal. Nicht jeder Stern ist so beschaffen dann wie unser Stern, wie unsere Sonne, das Typ. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die möglichen Evolution von Biosphären und Habitabilität von erdähnlichen Planeten genauso. Weil es heißt noch nicht, dass wenn du einen Stern hast, der zum Beispiel, ich sage als Beispiel, 70% aller Sterne, von denen du gesprochen hast, diese 10 hoch 22, völlig wahnsinnige Zahl. Also 70-80% aller Sterne in unserer Galaxie oder im Universum dann auch sind sogenannte Zwergsterne. Und die sind so beschaffen, dass sie sind viel kleiner als wie unsere Sonne. Und da wäre diese Zone, wo Wasser flüssig ist auf dem Planeten, nicht in einer astronomischen Einheit, sondern in 0,0 5 astronomische Einheiten, also ganz nahe an dem Stern. Und parallel dazu wissen wir aber, dass diese Sterne sehr aktiv sind in Röntgen, Strahlen und anderen Sachen. Das heißt, nur ganz kurz, um das zu sehen, also das ist sehr man kann nicht sagen, okay, ich habe meine habitable Zone, wenn dort ein Planet wie die Erde entsteht, dann wird das sich auch so entwickeln. Also es hängt natürlich sehr stark von der Sonne ab. Ne? Ja, aber weil ich nur sage, das sind 70% aller Sterne. Ne? Also wenn die nicht so günstig sind, sage ich mal, um höheres Leben hervorzubringen, kann man die schon mal wahrscheinlich abhaken. Bleiben natürlich noch immer genug über. Ja. Das ist das ja eben. Aber ich sag nur, also das ist... Aber andererseits, es könnten ja auch sich Lebensformen entwickeln, die gegenüber harter Strahlung nicht so empfindlich sind. Ja, aber das sind dann, denke ich, doch mehr eher Mikroorganismen und so. Also wenn man höheres Leben, da hat man schon, also ich glaube, also das nicht, da gibt es einfach irgendwelche Grenzen. Ne? Okay. Gut. Aber das können wir ja das nächste Mal diskutieren. Steht ganz groß im Chat, wann kommt Herr Dr. Lammer wieder? 4 Rufzeichen. Werden wir uns nachher dann ausschalten. Ja, sicher. Ja. Also er kommt wieder. So viel ist aber sicher. Wunderbar. Bedanke mich ganz herzlich fürs Dasein.